Yes, yes, yo. Gib mir ein Mikrofon, gib mir ein Deckbeat. Und ich geh ab wie Nitroglycerin. Das ist wie Züge, Mann, das ist wie frisch verliebt. Das ist das gute Gefühl, das es zu kaufen nicht so gibt. Das ist das C zum O zum E, HN, das ist Musik. Das ist wie, ach ihr wisst schon wie. Gib mir nur 3 Minuten, kein Problem, du bist bedient. Der beste Shit direkt für dich, auch wenn ich damit nichts verdien. Keine Seifenblasen, was der bis umsonst. Ja, ihr wollt was Tightes haben, keine nervigen Songs. Ihr wollt nicht in Scheiße baden, kein perversen Jargon. Denn das ganze Bling und Eisgehabe ärgert euch schon euch. Ist die Zeit zu schade für fertige Honks? Ja, ihr wolltet einfach mal was von Herzen bekommen. Dann seid ihr eingeladen und kriegt gerne mehr davon. Denn ich begrüße meine Damen und herzlich willkommen. Schön und fern. Mit der Schaufel auf Sei, also wie sieht es aus? Da geht doch noch mehr, also mach doch mal Lärm, bis sich Nachbarn beschweren. Schön und fern. Mit der Schaufel auf Sei, also wie sieht es aus? Pack doch noch mehr, also mach doch mal Lärm, bis sich Nachbarn beschweren. Egal ob Mutterküsse oder Haferflocken, Glocken, steck Studenten in den Rucksack und lass Gangster erschießen. Egal ob Weichei oder hartgesotten Sotten, ich will nur Rap nach vorne bringen, scheißegal wie ihr das nennt. Während andere Referate halten, Zahlen an die Tafel schreiben, hab ich den Finger in der Nase, scheiß auf Strafarbeit. Sicher hab ich ja nichts gegen euch, fass mich kurz. Zieh mir nen Popel aus der Nase und lass nen Furz. Zwar gibt es viel gute Platten, die du und ich hören, doch ich seh nur riesige Kappen und zu wenig Hirnker, sag ich auch, yo. Und trink mein Bier aus der Dose. Ja, im Prinzip haben wir doch alle ein riesiges Tier in der Hose. Doch der Unterschied ist, warte mal kurz. Ach ja, Alter, guck, ich hab die besten Reime von allen. Nee, der Unterschied ist, ihr released, um zu releasen. Ich release, als damals kein einziges Lied mehr mies klingt. Bin lieber 10 Jahre weg und komm dann anstatt mit Scheiß. Mit Tracks, die in sich haben, wie ein Überraschungsfall. Mit der Schaufel auf Sack, jetzt satirisch auf den Sack. Doch bei der Wahl des Titels hab ich mir auch nichts gedacht. Schön und fern. Mit der Schaufel auf Sei, also wie sieht es aus? Da geht doch noch mehr, also mach doch mal Lärm, bis sich Nachbarn beschweren. Schön und fern. Mit der Schaufel auf Sei, also wie sieht es aus? Ihr packt doch noch mehr, also mach doch mal Lärm, bis sich Nachbarn beschweren. Egal ob Mutterküsse oder Haferflocken, Glocken, steckt Studenten in den Rucksack und lass Gangster erschießen. Egal ob Weichei oder hartgesotten Sotten, ich will nur Rap nach vorne bringen, scheißegal wie ihr das nennt. Egal ob Mutterküsse oder Haferflocken, Glocken, steckt Studenten in den Rucksack und lass Gangster erschießen. Egal ob Weichei oder hartgesotten Sotten, ich will nur Rap nach vorne bringen, scheißegal wie ihr das nennt. Egal ob Mutterküsse oder Haferflocken, Glocken, steckt Studenten in den Rucksack und lass Gangster erschießen. Egal ob Weichei oder hartgesotten Sotten, ich will nur Rap nach vorne bringen, scheißegal wie ihr das nennt.